Wir beginnen mit einer neuen Woche. Dieses Mal oder diese Woche ist auch ein bisschen kürzer, weil in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es keine Sendung, aber alle anderen Tage ganz normal wie gehabt. Freie Themennacht heute, wie immer montags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Johnny und Johnny ist 47. Hallo Johnny. Hi Domian. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, erstmal schön, dass ich mit dir sprechen kann. Ja. Ich würde gerne mit dir über meine Alkoholabhängigkeit sprechen. Mhm. Schwerpunktmäßig und ja, allem, was dazugehört. Ja. Wie lange bist du denn schon alkoholabhängig? Du bist 47 Jahre alt, habe ich gesagt. Richtig. Pi mal Daumen seit 2006, 2007. Wie kam das damals, dass du in den Alkohol abgestürzt bist? Also ich bin 1998 geschieden worden. Mhm. Habe mich dann schwerpunktmäßig meine Arbeit vertieft, sag ich mal. Ich bin damals LKW gefahren. Und 2006 kam es zu einer Kündigung von der Firma. Mhm. Und da bin ich, weil ich damals auch meine Wohnung verloren habe, nach einer geraumer Zeit, bin ich da mit jemandem zusammengezogen. Der war schon seit 3 Jahren, glaube ich, Hartz-IV-Empfänger. Und dann hat sich das so entwickelt, sag ich mal. Die erste Zeit war okay. Dann haben wir uns am Wochenende irgendwo Kneipen begeben oder Diskos gefahren. Mhm. Und haben da was getrunken, aber ich sag mal, noch relativ normaler Rahmen, sag ich mal, wie jeder andere vielleicht auch. Aber zu dieser Zeit warst du nach wie vor arbeitslos? Bin da 2006 arbeitslos geworden. Mhm. Und ja, wie gesagt, danach ging das da richtig los. Mhm. Es hat sich dann gesteigert. Bitte? Es hat sich dann gesteigert. Ja, ich habe wie lange habe ich mit ihm zusammengewohnt? Ungefähr 2 Jahre. Und dann gab es Schwierigkeiten zwischen uns beiden. So dass ich dann irgendwann mal da einen Schuh gemacht habe, auf Deutsch gesagt. Ein was? Abgehauen bin. Ja. Ja, mit eigentlich nur einer Tasche. Mhm. Und bei einer Firma gerade einen Job gekriegt hatte, die nach England fahren, so unter anderem nach Calais zum Hafen, da habe ich sogar noch angefangen zu arbeiten, da für 3 Tage. Mhm. Habe aber danach 3 Tagen das Handtuch geschmissen und ja, bin auch ein bisschen aufgeregt. Also nach 3 Tagen das Handtuch geschmissen und stand dann da ohne Wohnung, ohne irgendwas. Ja, und ging es dann richtig los mit dem Saufen? Dann habe ich mich praktisch selber in eine Therapieeinheit eingewiesen, sag ich mal. Und bin da ganz lange behandelt worden. Bist du in die Therapie gegangen, damals schon wegen des Alkohols? Nee, nicht wegen Alkohol, das waren also noch psychische Probleme, weil ich da einfach nicht mit klarkam, was ich da gemacht habe, dass ich den Job da geschmissen habe. Ja, ja. Wie lange warst du in dieser Einrichtung in der Therapie? Boah, das war so, ich sag mal, für die Diagnose, die ich bekommen hatte, waren eigentlich regulär 10 Wochen. Das war schon eine lange Zeit und ich habe das aber noch irgendwie hinausgezogen, weil ich da keine Wohnung hatte. Was war denn das für eine Diagnose? Manisch-depressiv, wenn ich das so verstehe. Sagt. Ja, natürlich. Also heutzutage sagt man bipolare Störung dazu. Genau. So, jetzt gehen wir mal in den Alkoholkonsum rein. Mhm. Was trinkst du oder was hast du in deinen Höchstzeiten pro Tag getrunken? Meine Höchstzeiten war in der Notunterkunft Kasten Bier, 1 bis 2 Flaschen Schnaps, Wodka dazu. Das ist eine ganze Menge. Ja. Wie sieht es denn im Moment aus? Wie viel trinkst du zurzeit? Im Vergleich eigentlich relativ wenig. Nämlich? Jetzt im Vergleich zu damals, sag ich mal. Ne? Und, ja, na, wie viel? Zwischen 3 bis 5 Liter Bier und in der Woche mindestens 2-3 Mal eine Flasche Schnaps oder Wodka. Warst du je in einer Therapie wegen des Alkohols? Ja. Ja. 2013 im Januar bin ich, 4. Januar 2013, habe ich eine Langzeittherapie gemacht. Die aber nichts genutzt hat. Du bist rückfällig geworden. Richtig. Hast du heute einen festen Wohnsitz? Mhm. Ich gehe davon aus, dass du keine Arbeit hast. Richtig. Und lebst alleine. Ja. Wie viel hast du heute schon getrunken? Relativ wenig. Also ich habe heute Morgen im Laufe, oder sagen wir mal im Laufe des Tages bis nachmittags 16, 17 Uhr, einen kleinen Flachmann. Ich muss dabei sagen, ich trinke das Zeug allerdings nie pur, weil ich das einfach nicht vertragen kann. Und jetzt gerade habe ich meine zweite Flasche Bier aufgemacht. Ja. Ja. Weil ich einfach nicht pennen konnte. Ja. Und ja, das ist, sag ich mal, unter Alkoholikern ein bekanntes Problem. Schlafprobleme. Was machst du so den ganzen lieben langen Tag? Also ich sage, also wenn du mich jetzt fragst, sage ich relativ viel. Wenn jetzt meine Mutter zum Beispiel fragen würde, ich würde sagen gar nichts. Also. Na, ich frage dich ja jetzt, ich frage nicht deine Mutter. Was machst ja, du? Ja, Computer, Computer, Computer. Ah, verstehe. Also ich stehe morgens auf, mache mich soweit relativ schnell, Katzenwäsche, sag ich mal, um ja, Alkohol kaufen zu können. Und auch andere Lebensmittel, die man halt braucht. Und dann zurück an den PC? Zurück, PC läuft meistens vorher schon. Und was machst du am Computer? Ja, als erstes werden morgens, sag ich mal, E-Mails gecheckt. Na ja, gut. Und ja gut, das dauert 5 Minuten oder was und dann pokern, pokern, pokern. Also, ein sehr, sehr tristes Leben, ne? Eigentlich schon. Einsames Leben. Ja, verdammt einsam. Wie würdest du denn deinen Gefühlszustand beschreiben im Moment? Ja, eigentlich so ähnlich wie die bipolaren Störung. Wechseln. Ja, das. Ich habe auch vorhin zu dem Kollegen von der Redaktion schon gesagt, ist ja das Problem an der ganzen Sache, es schmeckt ja teilweise. Und dann bin ich auch teilweise gut drauf. Ja. Und kann auch für mich ganz alleine hier eine kleine Party veranstalten mit etwas lauterer Musik. Okay, das ist die eine Scheinwelt, aber du kennst auch die reale Welt, die mit dem Alkohol verbunden ist. Nur zu richtig. Gut wahrscheinlich. Ja, klar. Leidest du immer noch an der bipolaren Störung? Kann ich dir nicht beantworten. Ja. Du bist 47 Jahre alt. Richtig. Das ist so im Zenit des Lebens. Wie soll es weitergehen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Nee, nicht, nee, nicht nächste Frage. Ja, okay, Entschuldigung. Diese Frage musst du dir stellen, dazu musst du dich zwingen. Die stell ich mir jede Nacht, jeden Tag mehrmals. Und ja. Daraus ergibt sich meine Frage, soll es die nächsten, sagen wir, die nächsten 40 Jahre so weiterlaufen? Ja. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil ich glaube, das kann, das kann nicht so weitergehen, Domian. Wenn ich kurz erzählen darf. Ja. Ja, ich sag mal, ausschlaggebend für die Therapie war eigentlich, okay, ich habe schon Druck bekommen von 2 Stellen. Das war einmal, weiß ich nicht, ob ich das so lange ausführen kann hier jetzt. Mach's nicht zu ausführlich, so grob. War einmal von der Diakonie, von der Betreuerin, die sagte, es geht, sie müssen eine Langzeit machen. Und dann wurde ich vom Amt, nicht von Ämtern, sondern vom Amt unter Druck gesetzt, weil ich einen Rentenantrag gestellt hatte oder einen Antrag stellen musste. Und da bin ich dann richtig unter Druck gesetzt worden. Das heißt also, entweder Therapie oder es gibt überhaupt keine Kohle mehr, auf Deutsch gesagt. Es war aber so, also Entschuldigung, jetzt nicht missverstehen, das ging mir damals gesundheitlich so durch die Riesenmenge Alkohol, die ich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, bevor ich die Therapie gemacht habe, getrunken habe, ich hier teilweise, okay, wenn ich Alkohol trinke, rauche ich auch sehr viel. Ja. Und dann habe ich teilweise Hustanfälle bekommen, die gingen so weit, dass ich hier umgekippt bin, also einfach Blackout, weg gewesen bin, mich hier zwischen Kühlschrank und Ofen wiedergefunden habe, nach 10 Sekunden oder was weiß ich wie lange. Ja. Du bist dann und in diese Therapie gegangen? Richtig. Ja. Hast du Kinder? Ja, habe ich. Wie viel? Eine Tochter. Wie alt ist die? 22. Wie ist das Verhältnis zu der Tochter? Es gibt kein Verhältnis. Warum nicht? Ja, weil ich vielleicht immer so auch teilweise, wenn ich unbedingt ein guter Ehemann war, teilweise auch nicht, also teilweise auch kein guter Vater war damals. Mhm. Und ja. Weißt du, Johnny, ich bin der Letzte wirklich, der nicht Verständnis dafür hat, dass man Fehler im Leben machen kann, auch große Fehler im Leben machen kann. Ja. Aber man kann aber auch ganz viele Sachen wieder versuchen, gut zu machen. Ja. Und man kann sich auch anstrengen, ein anderes Leben zu beginnen oder eine andere Richtung zu beginnen, wenn man auch lange auf der alten Spur war. Und somit hat eigentlich jeder von uns, auch wenn er noch so viel Scheiße im Hintergrund hat eine Chance für einen Neuanfang. Und wenn dir das Leben was wert ist, dann musst du einen Neuanfang machen. Und dieser Neuanfang kann vielleicht auch bedingen oder mit beinhalten, dass du vielleicht sogar einen Zugang wieder zu deiner Tochter findest, wenn du dein Leben umkrempelst, wenn sie das mitkommt. Ich kenne die Einzelheiten jetzt nicht so. Ja. So gehst du vor die Hunde, so machst du zerstörst du deine Lebenszeit. Da vergeht Jahr für Jahr. Das sind Jahre, die kommen nie wieder, die sind weg. Du wirst älter und älter und du wirst auch krank. Ja klar, ich bin krank. Du bist schon krank und man wird immer mehr krank, wenn man das so laufen lässt. Ich wünsche dir wirklich, du sollst nicht Druck von irgendeinem Amt kriegen oder von mir oder von irgendjemandem. Nee, ist schon das, klar. Das musst du aus dir heraus entscheiden, dass du sagst, ich mach das nochmal. Und wenn ich jetzt schon einige Male gescheitert bin in einer Therapie, driss drauf, dann versucht man das nochmal. Aufgeben kann man immer noch. Aber ich finde, die Zeit ist noch lange nicht reif, bei dir aufzugeben. Wenn ich das kurz anmerken darf, ich sag mal, nach der Therapie, also ich bin 2014, also dieses Jahr im Mai bin ich wieder hier nach Hause gekommen, also ich habe die Therapie nach 4 Monaten abgebrochen. Die 3 Monate, die regulär sind, habe ich gemacht. Das hat mir auch sehr gut getan. Ich habe gemerkt, wie meine Gesundheit besser wurde. Ja, warum hast du abgebrochen? Ich habe damals nach der regulären Zeit von 3 Monaten habe ich dann eine Adaption angefangen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das ist eine Maßnahme, um wieder Leute wie mich an die Arbeit zu bekommen. Ah, alles klar, okay. Arbeitserprobung, kann man sagen. Und dann habe ich in einem, gar nicht mehr in diesem Therapiezentrum, sondern in einem Haus gewohnt, mit anderen Leuten zusammen, die das auch machen, die dann in verschiedenen Bereichen arbeiten. Warum hast du abgebrochen? Und mich hatte das, darf ich kurz noch sagen, ich hatte das Glück, direkt gegenüber war eine Schule und da hatte ich die Möglichkeit für 4 Stunden an dem Hausmeister, so als Assistent, ja, wie auch immer, zu arbeiten, ja. So, zum dritten Mal, warum hast du abgebrochen? Ich habe mir da eine Kapselzerrung zugezogen in der Zeit, konnte den Job nicht mehr so ausfüllen, wie ich das gerne machen wollte oder wie ich es hätte gerne machen wollen. Und ja, bin damals in meinen Augen nicht anmessen oder wie sagt man angemessen genug behandelt worden. Okay. Johnny. Und hab dann gesagt, ich schmeiß alles hin und fahre nach Hause und da geht alles schneller irgendwie und her. Das war natürlich ein fulminanter Fehler. Ja, klar. Jetzt rennt meine Zeit hier weg, du weißt das. Ja, ich merke das schon. Ja. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Und sie wird dir einige Tipps an die Hand geben, die du aber persönlich umsetzen musst. Ja. Mehr kann ich nicht machen und mehr können wir nicht für dich tun. Ich habe das gesagt gerade, was ich sagen will zu dir. Mehr könnte ich auch gar nicht sagen. Nee, ist doch völlig okay, du Herr. Also, ich bin jetzt nicht down, sag ich mal. Ne? Ja, ja, ist schon okay. Johnny, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Ja, ist okay. Also vielen Dank, dass ich mit dir sprechen konnte. Wünsche dir noch eine gute Sendung. Dankeschön. Und, ja. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Susanne und Susanne ist 32. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo Susanne. Ja, um was geht's bei dir? Ich weiß ja nicht, ob Sie schon ein bisschen wissen. Ich habe das ja schon mit Ihrem Kollegen besprochen gerade, aber ich erzähle das halt nochmal, ja? Ja, ich weiß gar nichts. Ach so, okay. Ja, ja. Ich kenne mich nicht so aus. Ja. Ich kenne die Sendung nur so flüchtig. Ja, und wir können, wir können uns auch gerne duzen. Okay, dann sage ich du, okay. Ja, es geht darum, ich bin, wie gesagt, 32 Jahre, mein Freund ist 36, leidet unter Depressionen schon sehr, sehr lange, 20 Jahre, aber ich kenne ihn erst 5. Und wenn er mal Schübe hat, also diese Phasen hat, dann ist er ganz hilflos und hat Angstzustände und dies und das und also ganz schlimm. Auch für mich, ich bin ja dann auch betroffen indirekt, ich leide ja auch mit. Dann bin ich aber für ihn da, mache ich auch gerne und unterstütze ihn auch. Ich liebe ihn auch und alles drumherum. Aber wenn es ihm ein bisschen besser geht, dann ist er ganz verwandelt und geht nur noch seine Wege. Und das tut mir so weh. Wenn es ihm besser geht? Du flüsterst so ein bisschen. Ist er zu Hause und du hast Angst, dass nein, er... Nein, nein, mein Handy. Ja, manchmal ist das spinnert um ein bisschen. Ach so, okay. Also wenn es ihm gut geht, dann entfernt er sich von dir sogar. Ja. Ist er denn in einer Behandlung? Ja, schon lange. Und diese Behandlung nutzt aber offensichtlich nicht viel. Nicht wirklich, aber das Kuriose ist ja, er geht Fahrrad fahren, stundenlang, er geht joggen, er macht und tut ja auch alles, ne? Ja. Aber trotzdem geht das nicht richtig weg. Ja, na gut, all die Sachen, die du gerade beschrieben hast, kann man natürlich bei einer Depressionserkrankung machen. Auch bei einer manischen Depression, so klingt das ja, was du gerade erzählt hast. Ich glaube das auch langsam. Wie ist er denn, wenn er in seinen finsteren Phasen ist? Ja, ganz anders, total lieb, dann sagt er, er liebt mich über alles. Ich bin seine bessere Hälfte, ich bin seine, ja, wie gesagt, seine Beste, was ihm passieren konnte. Und dass er mich hat, ist er froh und liebt mich wirklich, dann weint er auch. Ja, und dann wie verwandelt. Und du bist jetzt schon, wie du es gerade gesagt hast, so viele Jahre mit dieser Erkrankung konfrontiert. Das stelle ich mir sehr anstrengend und sehr schwer vor. Ist auch. Wie hältst du es aus? Richtig schwer. Weiß ich nicht. Irgendwie. Ich mach das halt. Streitet ihr viel miteinander? Ja, heute zum Beispiel. Er ist gerade in einer Gutphase. Ja, besser. Wie lange halten denn die hellen, die guten Phasen in der Regel an? Unterschiedlich. Mal 4 Wochen, mal 3, mal 5. Immer unterschiedlich. Es ist in der Tat sehr schwierig, mit einem Menschen, der diese Erkrankung hat, zusammenzuleben. Das ist in der Tat schwierig. Und wirklich, weil wenn ich weine, zum Beispiel, ich weine wirklich aus vollem Herzen, ne? Bin so traurig, er nimmt gar nicht meinen Arm oder sowas. Ich gehe davon aus, dass er Medikamente bekommt. Ja, ja, klar. Ja. Und nicht zu knapp. Hast du denn den Eindruck, dass der Arzt, bei dem er ist, dass er da in guten Händen ist? Ja, schon, weil ich gehe auch manchmal mit. Ich kenne die Frau, ja. Achso, du gehst manchmal mit. Und hast du dieser Ärztin auch mal von deinen Problemen erzählt, die du mit ihm hast? Ja, aber sie sagt immer, ich soll das nicht so ernst nehmen. Das wäre so ein... eine Phase und ich soll dann halt drüber hinwegsehen. Aber das kann man nicht. Geht nicht. Nein, das kann man wirklich nicht. Insofern ist die Frage, wie lange die Liebe hält, die Liebe das aushält, so eine Erkrankung. Was ist das, ne? Bitte? Das ist meine Angst. Das ist meine Angst. Das ist deine Angst, ja, ich verstehe. Ja. Und ich, wie soll ich sagen, mach das gerne, wie gesagt. Ich investiere auch gerne was, aber wenn das so einseitig ist, habe ich keine Lust. Ich glaube ja, da sehr viele Menschen an dieser Erkrankung leiden, dass es bestimmt auch Selbsthilfegruppen gibt für Angehörige von bipolar erkrankten Menschen. So wie es Selbsthilfegruppen von Alkoholikern, Angehörige von Alkoholikern gibt. Vielleicht wäre das ein ganz guter Anlaufpunkt, dich mal mit Menschen zu unterhalten, die in einer ähnlichen Situation sind, wie sie damit umgehen. Ich verspreche dir, dass wir uns gleich mal schlau machen, ob wir vielleicht eine solche Gruppe in deiner Umgebung finden. Ja, wäre schön. Also ich komme mal nicht mehr alleine so richtig mit klar. Hast du darüber nachgedacht, schon so im Geheimen, dass du dich von ihm trennen willst? Nein, dafür liebe ich ihn zu sehr. Das ist so, kann ich nichts gegen machen. Mein Gefühl und mein Herz ist... Das heißt, du brauchtest nur eine Strategie, dich in irgendeiner Form davor, vor ihm quasi zu schützen, vor der Erkrankung. Ja, wenn zum Beispiel, wenn ich mal kurz sagen darf, wenn dann solche Phasen kommen, wie soll ich damit umgehen manchmal? Soll ich das so lassen? Soll ich nicht weinen? Soll ich weinen? Was soll ich machen? Ich weiß manchmal nicht weiter. Also Susanne, wir rufen dich jetzt mal an, einmal wegen der Selbsthilfegruppen. Und vielleicht ist es sogar ganz sinnvoll, das wird dir meine Psychologin gleich sagen, ob du vielleicht selbst auch eine therapeutische Unterstützung suchen solltest, um einfach eine Stabilität zu kriegen und zu trainieren, wie du damit umgehen sollst. Genau, weil ich bin noch jung und ich möchte das auch so im Griff kriegen. Ne? Ich verstehe. Nicht so leben weiter, ne? Ja. Immer nur in Angst und Schrecken, was passiert morgen, ist er gut drauf, ist er schlecht drauf. Ja, genau. Und solche Sachen halt, ne? Susanne, ich bitte dich aufzulegen und du wirst gleich zurückgerufen von Christina, meiner Psychologin heute Nacht. Einverstanden? Ja, okay. Sehr alles gut. Alles klar, danke dir, ich ne? Ich wünsche euch beiden alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, ja. Ciao. Tschüss. Ciao. So, und hier ist schon die Katharina, die ist 47. Guten Morgen, Katharina. Hallo Domian. Hallo Katharina. Um was geht's bei dir? Ja, meine Libido ist weg. Deine Libido ist weg? Komplett. Seit wann? Seit 4 Jahren. Hat das mit den Wechseljahren zu tun? Nee, überhaupt nicht. Woran liegt's? Ich habe immer noch meine Tage, damit hat es nichts zu tun. Es hat eher mit Medikamenten zu tun. Welche Medikamente nimmst du? Also ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich habe Depression, seit ich ein Teenager war. Hab da auch einen Suizidversuch unternommen und. Jedenfalls hat es lange gebraucht, mich davon zu überzeugen, überhaupt welche Medikamente zu nehmen. Ja, und dann war ich auch auf einer psychosomatischen Kur vor 4 Jahren. Auch die haben mich nicht überzeugt. Aber mein Hausarzt dann. Ach, und das heißt, so lange Zeit hast du keine Medikamente genommen? Nein. Und hast dich mit der Krankheit rumgeschlagen? Ja. Weil ich wollte nichts nehmen, weil, also durch den ganzen Mist bin ich auch abhängig geworden. Von? Ich habe viel durchgemacht und deswegen, ich wollte nichts mehr nehmen. Du bist abhängig geworden durch, von was? Ja, von allem. Was heißt von allem? Alkohol? Nee, Heroin. Ah. Aber das ist 20 Jahre her. Aber da bist du dann rausgekommen von alleine? Ja, bin ich. Bist du denn drogenfrei gewesen, als du da raus warst aus dem Heroin? Ja. Okay. Ja, also ich habe noch gekifft, aber auch das mache ich nicht mehr. Ja. Wie viele Jahre nimmst du jetzt die Psychopharmaka? Seit 4 Jahren. Nimmst du mehrere oder nee, ein? Ich nehme eins. Das ist ein Antidepressiver, was auch nicht abhängig macht. Wie heißt das, wenn ich fragen darf? Bitte? Wie heißt das, wenn ich fragen darf? Venlafaxin. Und mein Arzt hat mir halt auch, also der Psychiater, ich war dann beim Psychiater wieder mal. Also ich habe mehreres ausprobiert über die Jahre. Wie gesagt. Und dann war, ja, und der hat dann gesagt, das, und dann habe ich mich auch immer noch geweigert, weil aufgrund meiner damaligen Sucht wollte ich einfach nichts mehr nehmen, was mich irgendwie beeinflusst oder abhängig macht. Und dann hat mein Arzt gesagt, nee, das kannst du nehmen. Und dann habe ich es genommen. Ja. Und nun haben ja viele Psychopharmaka in der Tat die Nebenwirkung, dass die Libido etwas runtergefahren wird. In deinem Fall ist es offensichtlich, dass sie ganz verschwunden ist. Ja, das war halt, das wurde dann noch schlimmer. Dann kam wieder ein Schub und dann mussten wir die Dosis noch verdoppeln. Mhm. Aber seitdem, also wirklich, also auch davor schon, seit ich das nehme, da ist nichts mehr. Da ist gar nichts mehr, nicht mal mit mir selbst. Hast du denn zumindest das Gefühl, dass dieses Medikament dir seelisch hilft? Ja, das tut. Das tut's, aber es hat eben diese Nebenwirkung. Ja. Bist du in einer Beziehung? Nee. Wie sehr vermisst du die Libido? Schon sehr. Mhm. Weil ich konnte mich ja wenigstens vorher, sagen wir mal, mit mir selbst beschäftigen. Verstehe. Weißt du? Mhm. Hast du über dieses Problem mit deinem Psychiater auch gesprochen? Nee. Warum nicht? Bei dem bin ich nicht mehr. Dann könntest du ja zu einem anderen gehen. Ja, müsste ich vielleicht machen. Vielleicht gibt es eine andere Wirkstoffkombination, die dir seelisch genauso hilft, aber die Libido hält. Ich meine, es gibt so viele Medikamente in diesem Bereich. Hm. Wenn du da einen guten Fachmann triffst, der auch sich mit... Aber ich muss dir sagen, mein Arzt zum Beispiel, mein Hausarzt, der hat seinen Doktor zum Thema Depression gemacht. Also der kennt mich seit, was weiß ich, seit 13 Jahren. Der ist wirklich kompetent. Mhm. Und das Medikament hilft mir ja auch. Mhm. Es hilft mir wirklich. Mhm. Na gut, es mag sein, dass der Mann kompetent ist, man weiß aber nicht, ich kenne ihn nicht und kann das natürlich nicht einschätzen, aber wie weit er informiert ist. Ja gut, da hast du recht. Ne, über den neuesten Stand der Medikamentenentwicklung, es gibt so viele auch sehr gute neue Psychopharmaka, die ganz andere Wirkkombinationen haben und so weiter. Hm. Also da würde ich mich erstmal wirklich richtig schlau machen. Das macht mich schon fertig, ganz ja, ehrlich. Ja, wenn dich das so belastet, dann muss man forschen, da muss man suchen, da muss man gucken, ob es vielleicht eine Lösung gibt. Wenn du, ist damit auch verbunden so die Sehnsucht, dass du eigentlich gerne einen Partner wieder hättest? Ja. Ja. Wie lange bist du solo? Über 10 Jahre. Mhm. Warst du mal länger mit jemandem zusammen verheiratet? Nee, das nicht, aber ich hatte schon längere Partnerschaften. Ja. Nur das war dann alles auch, ich hatte halt immer Partner, die haben mich geschlagen oder sonst irgendeine Scheiße. Das war halt immer nicht so. Mach dich doch mal schlau. Hast du Internet? Ja. Ja. Mach dich doch mal schlau im Internet, in deiner Umgebung, das können wir dir leider hier nicht empfehlen, welcher Psychiater sehr gute Bewertungen im Netz hat. Es gibt also Ärztebewertungsportale. Habe ich schon gemacht. So, und dann gehst du mal zu dir, dieser Person, machst du einen Termin und erzählst dieser Person das Problem. Ich meine, es kann ja nicht schaden, so einen Besuch zu machen. Hm. Ja, meine Richtung ist jetzt, dass ich dir raten möchte, einfach zu forschen und vielleicht dann sogar nochmal zu einem anderen zu gehen, was der wohl sagt. Vielleicht gibt es ja einen neuen Rat, einen guten Tipp. Hm. Hast du keinen Elan dafür? Wenig im Moment, um ehrlich zu sein. Hm. Ich hab mich schon irgendwie aufgegeben. Nein, nein, das darfst du nicht. Mit 47 darfst du das nicht machen. Ja, vor allem, weil ich vorher ja total aktiv war. Mhm. Also das. Ja, ich verstehe das ja auch, umso wichtiger ist dir dieses Thema. Und das muss man einem Arzt so hinlegen. Und dann ist das die Aufgabe eines Psychiaters, eines guten Psychiaters, zu gucken, wie kann man das alles unter einen Hut kriegen, das Medikament und deine persönlichen Bedürfnisse. Ja. Und das müsste man dem Teufel zugehen, wenn das nicht irgendwie klappen würde. Das wäre toll, Domi. Mach es. Also, wenn du jetzt mal demnächst ein bisschen Elan voller drauf bist, setz dich ans Telefon, mach Termine und geh hin. Dazu möchte ich dich wirklich animieren. Ja, da hast du recht, weil wenn ich nichts mache, passiert ja auch nichts. Genau, das ist die alte Weisheit. Wenn man nichts macht, dann passiert auch nichts und man ist traurig. Man muss handeln. Ja, da hast du recht, klar. Ja. So, dann drücke ich dir die Daumen, dass das klappt. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne, Katharina. Alles Gute von Herzen. Danke, Tschüss. Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, so erreicht ihr uns hier. Und uns erreicht hat auch die Gabi. Und die Gabi ist 44. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Domian. Liebe Gabi, um was geht's bei dir? Ja, ich habe am Freitag, vorige Woche Donnerstag, meinen Mann beerdigt. Mein Mann ist 60 geworden und ist an der sogenannten COPD. Schwere Lungenerkrankung. Ja, schwere Lungenerkrankung. Mhm. Ist er hier ja mehr oder weniger 6 Tage lang erstickt. 6 Tage und 6 Nächte, wo wir neben gesessen haben. Bei euch zu Hause? Bei uns zu Hause, ja. 6 Tage und 6 Nächte fast erstickt? Ja, und zwar sag ich heute, das ist die Schuld von unserem Hausarzt. Die Vermutung habe ich jetzt sofort auch, als du es gerade erzählt hast. Ja, unser Hausarzt schimpfte sich, Palliativmediziner, ich sag jetzt extra, er schimpfte sich, aber er kam mit seinem Ehrenkodex irgendwie nicht klar und hat anstatt Morphine oder Beruhigungsmedikamente hat er alles versucht abzusetzen und dadurch hat mein Mann diese 6 Tage und diese 6 Nächte die Hölle durchlebt. Unfassbar, weil genau das wird jeder Palliativmediziner dir sagen, das darf nie passieren und das muss auch nicht passieren. Leider Gottes dann, ja, ich habe Hilfe gesucht bei Krankenhäusern und bei anderen Ärzten. Wir hatten hier mit unserer Palliativstation einen sehr guten Kontakt und die haben mich in ein sogenanntes SAPV-Programm aufgenommen. Ja, das ist der ambulante Dienst der Palliativmediziner, ja? Ja. Mhm. Und da kam dann leider erst donnerstags nachmittags, spät nachmittags, die Palliativärztin. Mhm. Sie hat meinen Mann nur angeguckt und hat nur noch gesagt, ich kann ihm jetzt nur noch vom Kopf her, also dass er das kopf- und gehirnmäßig nicht mitbekommt, eine Spritze setzen. Ja, und sie hat ihm um 7:45 diese Spritze gesetzt und mein Mann ist abends um 22:30 gestorben. Ist er denn dann nach dieser Spritze wenigstens friedlich gestorben? Von außen her, was wir gesehen haben, also die Ärztin hat mir das so erklärt, er hat nichts mehr mitbekommen. Wir von außen her, was wir gesehen haben, dieses Atmen und diesen weißen Schaum, der aus dem Mund kam, der ist ja wirklich, ja, es war ein grauenvoller Anblick. Und aber er hat für sich die letzten 2-3 Stunden kopfmäßig, gehirnmäßig nichts mehr mitbekommen. Aber das war halt nur die letzten 2-3 Stunden. Hat diese Ärztin was gesagt, was man ihm eigentlich hätte früher geben müssen? Ja, sie hat mir auch versprochen, dass sie damit noch nicht fertig ist. Weil sie hat gesagt, das hätte auf keinen Fall so sein dürfen. Weil, ja, als die Ärztin kam, ich hatte morgens meinen Mann noch gepflegt und mittags auch. Und als die Ärztin kam, hatte mein Mann schon verfärbte Beine. Das heißt also, dass dieses Endstadium schon erreicht war. Und sie sagte, ein normaler, richtiger Arzt hätte das schon tagelang vorher sehen können. Es ist niemand Hellseher, man kann nie über Stunden oder über einen Tag hin entscheiden. Aber dieser Arzt hätte sehen müssen, dass man meinem Mann zumindest ja die Schmerzen wegnehmen müsste. Was glaubst du, warum er die ganzen Medikamente abgesetzt hat? Hast du ihn gefragt? Er hat zu mir gesagt, wir nehmen jetzt die ganzen Medikamente weg und dann geht's nächste Woche wieder. Wie bitte? Das war seine Aussage. Und euch allen war klar, dass dein Mann letztendlich sterbenskrank ist? Ja. Und dann geht's nächste Woche wieder, sagte er. Ja. Und dieser Mann nennt sich Palliativmediziner. Genau so. Das ist euer Hausarzt schon länger? Er ist leider Gottes seit 3 Jahren, seit über 10 Jahren schon der Hausarzt von uns und seit 3 Jahren halt auch der Palliativmediziner meines Mannes, wobei ich sagen muss, Mein Mann hat mindestens 14, 15 Mal im Jahr im Krankenhaus gelegen, auf der Palliativstation. Das heißt, er kannte die ganze Krankengeschichte in- und auswendig von ja. deinem. Und hat er das in, hast du Zeugen dafür, dass er das gesagt hat? Dann geht es nächste Woche wieder? Der einzige Zeuge ist mein Sohn, der hier war. Ja, und ich muss sagen, es war noch jemand hier von einer Organisation, die nennt sich Regenbogen e.V., ja. die uns hier in dieser Situation versucht haben zu unterstützen. Nur ich habe diese Regenbogenorganisation an dem Tag auch erst kennengelernt. Ist das, hat das irgendwas mit Hospizbetreuung zu tun? Ja, ja. Richtig. Mhm. Gabi, ich will dir jetzt, missverstehe meine Frage nicht. Ich will dir keine Vorwürfe machen. Ihr habt genug Leid jetzt hinter euch. Dennoch stelle ich die Frage. Warum hast du nicht noch schneller diese Palliativstation angerufen? Ja, vielleicht hatte ich die Hoffnung tatsächlich, dass es irgendwie, dass er ja auch kopfmäßig zurückkam, weil mein Mann hat Wochen vorher, er hat sich also im letzten halben Jahr ständig mit Kohlendioxid innerlich vergiftet. Ja. Und das war ein Zustand, wie mir das Krankenhaus auch sagte, an dem man nichts tun konnte. Mein Mann wurde also dement, mein Mann erkannte mich nicht mehr und ja, ich muss sagen, zum Schluss war ich wirklich irgendwo überfordert. Und ich verstehe. Ich habe versucht halt, ja, ihn jeden Tag hier zu halten. Weißt du, wenn ich so eine Geschichte höre, kriege ich eine große Wut, dass ein Arzt, dass es heutzutage noch so etwas gibt, dass ein Arzt so ein Leid anrichten kann. Ein Arzt, der deinen Mann so lange kannte, der sich auch noch Palliativmediziner nennt, das ist ungeheuerlich. Ich, wenn ich in eurer Situation wäre, gut, es ist jetzt gerade so frisch, ihr habt noch den Trauerschmerz, alles ist noch, ihr seid ja quasi noch im Schock. Ich würde mich mit einem Anwalt zusammensetzen, um diesen Arzt anzuzeigen. Weil das darf nicht sein. Und wenn du als Zeugin auch noch die Ärztin von der Klinik hast, die hoffentlich dann auch noch eine Aussage macht, wäre es ja ganz gut. Ja, die würde auf jeden Fall dazu stehen und ich überlege, ich habe also die letzten, ja, man kann ja nachts nach so einer Situation nicht mehr schlafen, weil ja, als mein Mann hier eingeschlafen ist an dem Abend, habe ich ihn ja noch, ja, ich habe ihn praktisch noch selber fertig gemacht fürs Beerdigungsinstitut. Ich habe ihn gewaschen, ich habe ihn angezogen, seine Lieblingskleidung angezogen. Ich habe ihm unseren Liebesbrief zugesteckt und ja, irgendwie, ich bin heute noch im Schock, weil ich immer so das Gefühl habe, er ist eigentlich noch hier, weil ich habe immer noch die Nachttischlampe an und kann die auch nicht ausmachen. Die brennt also Tag und Nacht und ich kann das Schlafzimmer nicht mehr betreten. Ich weiß nicht, ob ich im Moment die Kraft habe. Du musst es ja auch nicht sofort machen. Im Moment ja, kannst du es nicht. Weil ich brauche diese Kraft auch für meinen Sohn, weil mein Sohn, ja, der hat ja zweimal das Schicksal erlebt. Der hat vor 3 Jahren, war er bei dem Tod seines leiblichen Vaters dabei und jetzt halt bei dem Tod seines Stiefvaters. Wie alt ist dein Sohn? 17,5. Ja, das heißt, er war noch sehr jung. Ja. Wie lange warst du mit deinem Partner zusammen, Gabi? Wir waren 14 Jahre zusammen und davon 9 Jahre, ja, jetzt am 30.12. werden wir 9 Jahre verheiratet. Und ja, ich sage immer, oder es hat eigentlich jeder gesagt, wir waren so, ja, irgendwie das Dreamteam. Es brauchte niemand was zu sagen, wir haben uns mit Blicken verstanden, wir haben immer füreinander eingestanden und ja. Es ist ein ungeheurer Verlust. Ich muss sagen, ich wäre im Moment so weit, dass ich sage, ich wäre gerne mit ihm gestorben. Das ist auch eine Aussage, die auch normal ist, Gabi. Ich finde es auch nicht schändlich, das zu denken. Ich kann das auch verstehen, was du sagst. Wenn man jemanden so liebt, dass man dann am liebsten mit ihm gehen würde. Dass man das spontan so denkt, finde ich völlig normal. Du wirst es in einiger Zeit anders denken, aber im Moment ist das ganz, ganz, ganz natürlich fast schon. Du ja, es ist einfach diese Leere und komischerweise, ich habe unheimlich schnell wieder angefangen zu arbeiten, weil ich habe gedacht, das tut mir vielleicht gut. Und für mich ist das, wenn ich hier das Haus verlasse, ob es zum Arbeiten ist oder auch um irgendwas einzukaufen und ich komme zurück, dann habe ich immer so das Gefühl, als würde, ja, als wäre mein Mann vielleicht im Krankenhaus, als wäre das alles gar nicht passiert. Ja, weil du noch im Schockzustand bist. Nur ich werde auch mit meiner Wut komme ich nicht klar meinem Hausarzt gegenüber. Ja, es ist so viel im Moment. Deswegen, also die Anzeige läuft so schnell nicht weg. Jetzt kümmere dich erstmal um dich, um deine Gefühle, kümmere dich um die Bestattungsfragen, die hier geklärt werden müssen. Kümmere dich um deinen Sohn. Du sagst, der Sohn wohnt bei dir zu Hause noch. Ja. Ja, das heißt, du musst ja auch für ihn da sein. Und über diese Anzeigengeschichte, da kann man in 4-5 Wochen auch noch nachdenken oder 6 Wochen. Mir war es nur auch irgendwo wichtig, dass auch mal vielleicht bei dir zu erzählen, weil es vielleicht Leute gibt, die eventuell in so einer Situation sind und nicht genau wissen, ob ihr Mediziner der Richtige ist. Also ich sag mir heute, ich hätte vielleicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher reagieren müssen. Ja. Und das ist auch irgendwo sowas, wo ich nicht mit klarkomme, ne? Ja. Dass ich nicht früh genug reagiert habe. Ja, das kann man klug im Nachhinein immer sagen. Aber wenn man sich dann in die Zeit zurückversetzt, gibt es wahrscheinlich ganz viele schlüssige Erklärungen, warum du und warum ihr es nicht gemacht habt. Aber ich verstehe, dass sich das belastet, dass das auch jetzt hochkommt in der ganzen Situation. Gabi, du musst stark sein für deinen Sohn, hast du gerade gesagt. Bei wem kannst du weinen? Bei wem kannst du dich anlehnen? Bei wem kannst du dich fallen lassen? Das weiß ich nicht, ob ich das kann, weil dieser Junge hat noch nie eine Träne über den Tod seines Vaters, geschweige denn über den Tod seines Stiefvaters geweint. Na, ich meinte jetzt nicht, bei wem du dich fallen lassen kannst. Bei wem kannst du weinen? Tja, eigentlich so bei keinem. Weil, ja, meine Eltern sind meine Mutter ist über 70 und die hat mit dem Tod meines Mannes so sehr zu kämpfen, weil er war was wie ihr eigener Sohn. Das heißt, da musst du auch noch stark sein gegenüber deiner Mutter. Richtig, richtig. Meine Tochter, ja, die kann im Moment gar nicht hierher kommen, weil sie den Gang hier in das Haus gar nicht schafft, in diese Stille rein. Ne? Ja, es gibt nur eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? Die ist 24. Mhm. Ich erahne gerade deine Situation noch mehr. Du bist ja der Fels in der Brandung. Und der Fels in der Brandung ist aber auch völlig am Ende, mit der Kraft im Moment. Absolut. Mhm. Ich bin absolut am Ende. Ich merke das auch. Mhm. Ich bin Altenpflegerin. Ach, du bist sogar vom Fach. Ja, und zwar, nicht ausgebildet, sondern ich bin in der Ausbildung seit einem Jahr zur Altenpflegerin. Ich mache also eine 3-jährige Ausbildung zur examinierten Altenpflege. Und ich habe jetzt auch schon gemerkt, wie ich ja an das Ende komme, weil wie gestern Morgen ist bei uns auf der Station jemand gestorben. Und ich sehe sofort meinen Mann. Natürlich, natürlich. Wer würde das nicht so sehen wie du? Und ich merke, da das bei uns auch noch eine geschlossene Anstalt ist für Leute mit Demenzkrankheit, dass ich irgendwo ja, ein ganz leichtes Nervenkleid nur noch habe, dass ich den Leuten gar nicht mehr gerecht werden kann zurzeit. Und es ist eigentlich mein Traumberuf. Und das, ja, das sind alles so Sachen, es lässt mich nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Ja, es rennt einfach nur noch im Kopf. Sogar ich kann dir jetzt auch nicht gerecht werden, weil ich nicht so viel Zeit für dich in dieser Sendung hier habe. Aber natürlich werden wir dich auch gleich zurückrufen. Und ich möchte dir einfach jetzt noch was ganz Dringendes sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass das richtig ist. Nachdem, was du alles jetzt geschildert hast, bitte, bitte suche dir eine professionelle Hilfe an deine Seite im Moment. Ich habe große Sorge, dass du es nicht allein schaffst. Du bist vom Fach, dir muss ich es gar nicht erklären, warum. Du brauchst jemanden an deiner Seite. Wie, was, wo, wie man es am besten macht, welche Art, das wird dir gleich meine Psychologin erklären. Aber diese letzte Kraft musst du noch aufbringen, das zu organisieren für dich. Und das muss schnell gehen. Okay. Damit du sprechen kannst, damit du einfach Kraft kriegst und dass du untermauert wirst und dass du stehen bleibst. Ja, es wäre schön, irgendwann wieder nach vorne gucken zu können. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid, was euch passiert ist. Sehr, sehr, sehr leid. Ich sage es wirklich nicht einfach nur so dahin. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass wir dir gleich noch ein bisschen, wirklich nicht nur ein bisschen, sondern dass wir dir weiterhelfen können und dass schnell sich jemand findet, der sich auch um dich kümmern kann. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Gabi, und wir melden uns gleich. Ja, ich danke dir erstmal, Domian. Sehr gerne, Gabi. Viel Kraft wünsche ich, viel, viel Kraft und Zuversicht. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Lothar. Lothar ist 64. Guten Morgen, Lothar. Hallo. Einen schönen guten Morgen, lieber Domian. Ja, Lothar, machst du bitte den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz weg? Ja, okay. Sehr gut. Ja. Um was geht's bei dir, Lothar? Ja, ich habe also eine sehr starke Trinkerleben hinter mir. Das heißt, du trinkst jetzt nicht mehr? In meiner Ehe. Das heißt, du trinkst jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr, nein. Ist ja schon über fast 20 Jahre her. Ah, du bist über 20 Jahre schon trocken. Ja, ich hab. Ja, kann man sagen. Also 18 Jahre. Wie stark? Ich habe angefangen 1978. In meiner Ehe. Es wurde ein Kind geboren. Ja. Ein Wunschkind, meine Tochter. Und nach der Geburt hat meine Frau sich für mich im Leben nicht mehr interessiert. Sie hat gearbeitet. Ich habe das Kind praktisch alleine großgezogen, als Hausmann. Was für die Zeit ungewöhnlich war damals? In der Presse, im Express. Bitte. Das war für die Zeit ungewöhnlich. Hallo? Ja, ich war damals in der Presse, im Express und Stadtanzeiger. Ja. Und ich habe das alles noch für gut gefunden, aber ich habe mich dann zurückversetzt gefühlt und habe dann Freunde kennengelernt und ich habe nie getrunken. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen mal ein Bier trinken und so und so hat es angefangen. Aber du warst zu der Zeit verantwortlich für dein Kind. Weil sie Das habe ich bis zum 15. Lebensjahr betreut, großgezogen, alles. Und während dieser Zeit hast du noch nicht getrunken? Nein, aber es hat dann schon langsam angefangen. Ah ja. Stark? Madame Bier. Aber nicht getrunken. Nur weil das Kind 15 Jahre alt, war die Tochter ja auch noch nicht aus dem Haus. Wer hat sich denn danach dann um die Tochter gekümmert? Bis zum 15. Lebensjahr war ich ja da. Ja, ja, aber danach? Ja, dann bin ich ja aus dem Haus weg. Also ich bin raus, ich konnte es nicht mehr aushalten. Bin dann auf der Straße gelandet. Du warst obdachlos. Die Mutter war ja da, die hat ja gearbeitet. Du bist dann auch da. Ja, irgendwas stimmt mit unserer Leitung nicht. Ich musste dann da sein, nachdem ich weg war. Du warst dann obdachlos. Ich war dann obdachlos, fast 5 Jahre in Köln auf der Straße. 5 Jahre? Ja, fast 5 Jahre. Und hast dann so richtig auch getrunken? Richtig, da habe ich also, da hast du richtig angefangen und da habe ich also wirklich. Wenn man fünf Jahre obdachlos ist, auf der Straße lebt und zudem auch noch sehr viel trinkt, wie kommt man da dann wieder raus? Ja, das ist auch eine Geschichte. Ich habe dann eine Frau kennengelernt, ich sage mal, blonder Engel. Ein Engel, ein blonder Engel. Aber von Fleisch und Blut. Die hast du auf der Straße und kennengelernt? Die habe ich kennengelernt, und zwar im Arbeitsamt, wenn man das damals Arbeitsamt. Ja, okay. Ja. Und wir haben gesprochen und er hat versucht, ich war wieder vor, muss ich sagen, selber schon freiwillig öfter in Meerheim versucht, das selber wegzukriegen, bevor ich die Frau kannte. Also Meerheim und auch in anderen Krankenhäusern zur Entgiftung. Ja, okay. Hat aber nie was gebracht. Mhm. So, diese Frau, hat die auf dem Arbeitsamt gearbeitet oder hast du die da kennengelernt? Nee, die habe ich da kennengelernt, weil ich da hin bin. Ja. Und Hilfe gesucht und gedacht, naja, da war ich mal eine Zeit lang, wo ich wieder mal fit war. Ich denke, vielleicht kannst du was tun, mal arbeiten und so. Und da habe ich die kennengelernt. Und da hat es gefunkt. Dann also auch den Weg gezeigt, ja, da rauszukommen. Aber ist auch schief gegangen. Ich habe da auch wieder gesoffen. Und die Frau hat also wirklich Geduld bewiesen. Ja. Mit der habe ich heute schon seit, kann man sagen, sind fast 20 Jahre zusammen, immer noch in Freundschaft und Liebe. Ja. Und ich habe da sozusagen noch einen Arzt kennengelernt, der mir Distranorin verschrieben hat. Was hat er dir verschrieben? Distranorin. Was heißt das? Wofür ist das? Distranorin ist ein Medikament, das man in der Entgiftung bekommt. Mhm. Wenn man eine Entgiftung macht. Ja, und das verschreibt er dir nach wie vor? Das ist ein Alkohol, Trank und alles unterdrückt. Und das nimmst du nach wie vor ein? Nein, nicht mehr. Habe ich aber damals bekommen. Und das hat mir auch geholfen. Und vor allen Dingen diese Frau hat mir geholfen. Ah, ja. Er hat dann vorher niemand mit mir geredet. Ja, das heißt, wollte keiner was wissen von. Er möchte schon von einem Alkoholiker was wissen. Ja, klar. Vor allen Dingen, der dann noch obdachlos ist. Ja, auch noch. Auch noch. Das heißt, so wie du es gerade gesagt hast. Der gerade gut anständig aussieht. Ja. Ja, genau. Das heißt, so wie du es gerade gesagt hast, war diese Frau dein Lebensengel, der dich zurückgeholt hat ins Leben. Ja, und dazu noch blond. Ja. Ich hab's dir nicht gehört, nochmal. Ich sag, die Frau ist dein Lebensengel, der dich. Die ist und bleibt mein Lebensengel bis zum Rest meines Lebens. Ja. Und es ist ja sehr schön, dass ihr heute dann noch zusammen seid und das so lange gehalten wird. Wir sind heute noch zusammen, wir teilen unser Leben. Und ich trinke heute Abend mal 2-3 Bier, trinke ich abends. Und das geht. Ich habe aber die Grenze gefunden. Ich kann sagen, so, jetzt ist Ende. Sag mal, Lothar, was würdest du denn oder was rätst du denn Menschen, die vielleicht jetzt in einer solch eigentlich aussichtslosen Lebenssituation sind? Alkohol, obdachlos, die uns vielleicht zuhören. Was rätst du diesen Leuten? Ja, ich kann nicht sagen, dass da auch ein Engel kommt, aber ich habe Situationen kennengelernt auf der Straße und auch danach in den Entgiftungen. Es geht eigentlich nur, wenn man es selber will. Das heißt, man muss, ja, wie soll ich das erklären? Eigentlich heißt es, du musst auf die Schnauze fallen, damit du wieder aufstehen kannst. Mhm. Und das ist schwierig mit Alkohol. Alkohol ist ja eine Sucht. Mhm. Und wenn der Körper das verlangt, versucht man den Körper zufriedenzustellen. Ja. Aber es kann eigentlich nur vom Kopf ausgehen. Und ich habe den Punkt bekommen durch diesen Engel, ja, dass bei mir was ausgelöst hat. Ja. Was gesagt hat, also hallo. Lothar, es gibt doch noch etwas, dass man, man kann schlechten Rat geben. Ja. Das ist schwierig. Ja, ich verstehe. Muss auch in einer gewissen Situation sein. einigen wir uns darauf, dann wünschen wir den Leuten, die in einer solchen Lage jetzt sind, wünschen wir denen ein Engel, in welcher Form auch immer, dass sie den Antrieb kriegen, es selbst zu wollen. Nein, kein Engel. Ich meine es ja nur. Kann man auch selber. Ja, ich verstehe schon. Der Engel sein, dass man sagen kann. Ja. So, es tut manchmal weh, wenn man Alkohol irgendwas erlebt, was schlimm ist, dass man da einen Rat geben ist schwierig. Ja, aber das war schon. Weil ich ja die Situation nicht kenne von den Menschen. Genau, genau. Lothar, ich danke dir, dass du angerufen hast und uns einen kleinen Einblick aus deinem Leben geschildert hast. Und ich freue mich sehr, dass es dir gut geht und dass sich alles so zum Guten gefügt hat. Ich wollte noch eins sagen. Ich habe aber dadurch auch meine Tochter verloren. Ne? Aha. Durch diesen Alkohol. Was heißt verloren? Sie ist heute 39. Ich habe mich damals scheiden lassen. Da war sie 17. Mhm. Und hat am Kriegsflur gerufen. Papa, warum hast du mich verlassen, was ich ja nie getan habe? Und seitdem habe ich sie nie mehr wieder gesehen, ja. Das können wir jetzt das nicht mehr vertiefen. Das ist die Strafe, die ich im Alkohol bekommen habe. Ja. Das können wir jetzt leider nicht mehr, das können wir jetzt leider nicht mehr vertiefen. Nein, ich wollte nur sagen, sie wird 39 Jahre. Ich wünsche dir, dass es dann doch vielleicht irgendwann zu einer Begegnung wieder kommt zwischen dir und deiner Tochter, ja. Lothar. Alles Gute von Herzen und vielen Dank, dass du uns angerufen hast. Ich bedanke mich. Vielleicht schafft es jeder andere auch irgendwie. Ja, alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Felix und der Felix ist 22. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Domian. Ich hoffe, ich rede nicht zu laut, weil ich verstehe mich jetzt da selber nicht. Du verstehst dich selber nicht? Ja, nur ganz schlecht gerade. Also ich verstehe dich gerade sehr gut. Um was geht's denn, Felix? Mich. Ja. Es geht bei mir darum, ich habe mich vor 1,5 Monaten geoutet. Von meiner Familie, dass ich schwul bin. Dass du schwul bist, ja. Und ich dachte, meine Familie wäre sehr offen, wie ich es auch immer gesagt haben. Und die haben dann gesagt, du weißt ja, wo die Tür ist, denk nochmal drüber nach, was du gerade gesagt hast und wir wollen dich nicht wiedersehen. Ach. Und da war ich so schockiert, weil ich mir dachte, so, das heute noch, weil ich gucke deine Sendung ja immer und ich weiß ja, wie du immer mit Herzblut dabei bist bei solchen Themen. Ja. Und ich bin so kaputt am Gehen. Wer hat deine Mutter und dein Vater gleichermaßen so reagiert? Ja, mein Stiefvater und meine Mutter, die haben mich angeguckt und dachten so, nee, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Haben mir dann innerhalb von 2-3 Minuten tatsächlich meine Sachen grob gepackt und vor die Tür gelegt. Hast du zu der Zeit noch zu Hause gewohnt? Nee. Da habe ich bei einem Freund gelebt, aber der ist auch schwul, aber nicht mit dem zusammen, weil ich ein Online-Studio mache und nebenbei am Arbeiten war. Und ja, die haben mich einfach vor die Tür gesetzt und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Gibt es Geschwister noch? Ja, ich habe noch einen Bruder, aber der ist... Er ist, glaube ich, schon nicht so weit, das zu verstehen. Ne? Also ein kleinerer Bruder. Er ist 11 und ja, verstehe. Dann nicht so den Plan von. Ja. Und nachdem deine Eltern dich dann der Tür verwiesen haben, hat danach bis heute keiner mal angerufen, irgendwas gesagt? Meine SMS geschickt? Das wird auch nicht kommen. Ne? Die haben zu mir gesagt, ja, du bist doch so ein gut aussehender Mann. Das hat meine Mutter mir noch nachgerufen. Das hast du doch gar nicht nötig. Und da war für mich schon klar, also sorry. Ja, wie erklärst du dir das? Sind die sehr religiös, streng religiös, oder? Die sind gar nichts, sind die. Die sind einfach so, ja, einfach... Spießer. Ja, Spießer, genau. Kleines ein Familienhaus, Reihenhaus, das Übliche. Nun kennst du deine Eltern, deine Mutter ja nun schon sehr lange. Hast du denn mit so einer krassen Reaktion gerechnet? Nee, auf keinen Fall. Die war ja auch immer von der Aussage so... ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, mir wäre das ja egal. Und ja, wenn es dann soweit ist, um Gottes Willen, mein eigener Sohn, so nach dem Motto, was haben wir falsch gemacht? Das ist wirklich, du hast völlig recht, das ist ganz schlimm, wenn man das in der heutigen Zeit noch so hört. Ja. Vor allen Dingen von Leuten, die dann vorher noch vorgegeben haben, dass sie liberal sind. Und wie willst du dich jetzt demnächst verhalten? Ja, ich habe einen Menschen kennengelernt, einen Typen im Internet. Wir skypen viel und morgen fahre ich zu dem nach Berlin und versuche mal einen Neustart zu starten. Ja, okay, das ist alles ganz in Ordnung. Radikal. Aber was planst du in Bezug auf deine Eltern zu machen demnächst? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Das tat so weh. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und das tut weh, aber ich meine, da sehe ich ja, wer da zu mir steht. Sogar viele Freunde haben es abgewandt. Kann ich verstehen, würde ich an deiner Stelle genauso machen, Felix. Ich würde die Eltern jetzt auch links liegen lassen. Die sind am Zug. Die müssen sich besinnen, was für eine Scheiße sie da gebaut haben. Ja. Und die müssen sich irgendwann bei dir melden. wenn das Glück, wenn deiner Mutter dein Glück am Herzen liegt, dann muss sie sich bei dir melden. Sonst ist das eine Schande, wenn sie es nicht tut. Ja, vielen Dank. Zieh dein Leben durch, mach dein Leben, mach dein Ding. Ich finde es gut, dass du dich geoutet hast und lebe so, wie du es für richtig hältst, Felix. Du bist immer noch mein Vorbild. Vielen Dank. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. In der Technik, Dennis Eickmeier. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio, das Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis morgen. Schlaf gut. Tschüss.